Stanislaw Lem, Robotermärchen. Drei Elektritter. Es lebte einst ein großer Erfinder, ein Konstrukteur, der ohne Unterlass ungewöhnliche Anlagen ausdachte und die seltsamsten Apparate schuf. Einmal erbaute er sich ein Winzchenmaschinchen und es sang so schön, und er benannte es Zwitschwerk. Im Siegel führte er das kühne Herz. Und jedes Atom, das er aus seiner Hand entließ, trug dieses Zeichen, so dass spätere Gelehrte staunten, wenn sie in den Atomspektren flimmerige Herzlein auffanden. Viele nützliche Maschinen erbaute er, große und kleine. Endlich suchte ihn der wunderliche Einfallheim, Tod und Leben in eins zu verbinden und so das Unmögliche zu meistern. Der Konstrukteur beschloss, denkende Wesen aus Wasser zu bauen. Aber nicht auf eine so scheußliche Weise, wie ihr nun meint. Oh nein, es lag ihm fern an, weiche, nasse Körper zu denken. Davor ekelte er sich, wie jeder von uns. Er wollte aus Wasser wahrhaft schöne und weise und demnach kristallische Wesen bauen. Also wählte er weit ab von allen Sonnen einen Planeten aus, hackte dort aus dem gefrorenen Ozean Eisberge heraus und schnitzte daraus, wie aus Bergkristall, die Kryoniten. So hießen sie, weil sie nur in schneidendem Frost bestehen konnten und in sonnenloser Öde. Städte und Schlösser aus Eis erbauten sie sich binnen kurzem, und da ihnen alles Warme den Tod verhieß, fassten sie Polarlichter in durchsichtige große Gefäße und beleuchteten so ihre Wohnsitze. Je vornehmer jemand war, umso mehr Polarlichter hatte er, zitronenfarbene und silbrige. Und glücklich lebte das ganze Volk. Es war aber für seine Kleinodien berühmt, denn nicht nur dem Licht war es hold, sondern auch den Edelsteinen. Aus gefrorenen Gasen waren diese Kleinodien geschnitten und geschliffen. Sie brachten Farbe in die ewige Nacht, worin gleich gefangenen Geistern die schlanken Polarlichter loderten, jedes wie ein verwunschener Nebelfleck in einem Block von Kristall. So mancher kosmischer Eroberer wollte sich diese Reichtümer aneignen. Denn ganz Kryonia war aus weitester Ferne sichtbar, von allen Seiten flimmernd wie ein Juwel, das auf schwarzem Samtgrund langsam um sich selbst gedreht wird. Daher landeten Abenteurer auf Kryonia, um das Kriegsglück zu erproben. Der Elektritter Messinger kam geflogen, dessen Schritte wie Glocken donnerten. Doch er hatte die Eisflächen kaum betreten, da schmolzen sie schon in seiner Hitze, und er stürzte hinab in die eisigen Ozeantiefen, und die Wasser schlugen über ihm zusammen. Und wie ein Insekt im Bernstein, so ruhte er im Eisberg auf Kryonias Meeresgrund bis ans Ende der Tage. Des Messingers Schicksal schreckte andere Verwegene nicht ab. Nach ihm kam der Elektritter Eiserner angeflogen. Der hatte sich so voll flüssigen Heliums gesoffen, dass es in seinen stählernen Eingeweiden nur so gluckerte, während er selbst in der rauchreif bedeckten Rüstung einem Schneemann ähnlich sah. Als er aber der Planetenoberfläche entgegensank, entzündete ihn die Reibung an der Atmosphäre. Das Flüssighelium verdampfte aus ihm mit Gezisch, rot leuchtend stürzte er auf die Eisfelsen und sogleich klafften sie auf. Er kämpfte sich daraus hervor, dampfsprudelnd, einem siedenden Geyser ähnlich. Doch alles, was er anfasste, wurde zum weißen Wölkchen und beschneite ihn. Er setzte sich also nieder und wartete, bis er abgekühlt war. Die Schneesternchen auf den Achselstücken seiner Rüstung schmolzen nicht mehr. Da wollte er aufstehen und in die Schlacht ziehen. Aber in den Gelenken war ihm das Schmierfett gestockt. Nicht einmal den Rücken konnte er strecken. So sitzt er noch heute. Der Schneefall hat einen weißen Berg aus ihm gemacht, und nur die Helmspitze ragt daraus hervor. Sie nennen diesen Berg den Eisernen, und in den Augenhöhlen glänzt ihm der erfrorene Blick. Von dem Schicksal seiner Vorgänger hörte ein dritter Elektritter, der Quarzer, der tagsüber nur als blank geputzte Linse zu sehen war und nachts als Spiegelung der Sterne. Dass ihm Öl in den Gliedmaßen stocken könnte, brauchte er nicht zu befürchten, denn er hatte keines. Auch dass die Eisschollen unter seinen Füßen zerspringen könnten, brauchte er nicht zu befürchten, er konnte nämlich so kalt werden, wie er wollte. Eines musste er meiden, ausdauerndes Denken. Denn dabei lief ihm das Quarzhirn heiß, und dieses konnte ihn zugrunde richten. Doch er beschloss, durch Denkfaulheit sein Leben zu retten und die Kryoniden zu besiegen. Er flog nach Kryonia. Von der langen Reise durch die ewige galaktische Nacht war er so durchfroren, dass eiserne Meteore glasig klirrend in Stücke zerbarsten, wenn sie im Flug seine Brust streiften. Er aber landete auf Kryonias weißen Schneefeldern unter dem kryonischen Himmelszelt, das so schwarz wie ein Topf voll Sterne war. Er selbst indes glich einem durchsichtigen Spiegelglas. Er wollte überlegen, was weiter anzufangen sei, aber da schwärzte sich rund um ihn schon der Schnee und begann zu dampfen. »Nanu, das war schlecht«, sagte sich der Quarzer. »Nichts da, bloß nicht denken, dann ist alles gewonnen.« Und er beschloss, immer dieses eine Sprüchlein zu memorieren, komme, was wolle. Denn es erforderte keinerlei denkerische Anstrengung und erwärmte ihn demnach kein bisschen. So zog der Quarzer durch die Schneewüste, gedankenlos und x-beliebig, um die Kühle zu wahren. Er ging so und gelangte endlich vor die Eismauern der Kryonidenhauptstadt Frigida. Er holte aus und rannte köpflings gegen die Zinnen, dass die Funken stoben. Dennoch richtete er nichts aus. »Versuchen wir es anders«, sprach er zu sich selbst. Und er begann sich zu fragen, »wie viel ist wohl 2 mal 2?« Und als er darüber nachdachte, wärmte sich sein Kopf ein wenig, also rammte der Quarzer die funkelnden Mauern zum zweiten Mal. Dennoch hieb er nur ein kleines Grübchen. »Das war zu wenig«, sagte er sich. »Versuchen wir etwas Schwierigeres. Wie viel mag das wohl sein? 3 mal 5.« Nun freilich umgab seinen Kopf schon brutzelndes Gewölk, denn der Schnee geriet ins Sieden, da er auf solch heftiges Denken stieß. Also wich der Quarzer zurück, holte aus, schlug zu und fuhr glatt weg durch die Mauer und dann noch durch 2 Paläste und durch 3 Häuser minderer Frostgrafen. Und er sauste bis auf eine große Treppe und klammerte sich an ihr Stalaktitengeländer. Doch die Stufen waren wie eine Schlitterbahn. Schnell sprang er auf, denn ringsherum taute schon alles und er drohte abzustürzen durch die ganze Stadt hindurch und bis in die eisigen Klüfte, wo er auf ewig eingefroren wäre. »Nichts da, bloß nicht denken, gewonnen«, sagte er sich und kühlte wirklich gleich aus. Er verließ den Eistunnel, den er geschmolzen hatte, und fand sich auf einem großen Platz, wo von allen Seiten silberne und smaragdene Polarlichter mit hellem Schein von Kristallsäulen niederblinkerten. Und sternfunkelnd schritt dem Quarzer ein riesiger Ritter entgegen, ein Feldherr der Kryoniden, Boreal. Da spannte sich der Elektritter Quarzer und stürmte auf ihn los. Sie verkeilten sich ineinander, und das gab ein solches Getöse wie der Zusammenprall zweier Eisberge im Nordmeer. Und Boreals schimmernde Rechte wurde dicht an der Wurzel abgehackt und fiel zu Boden. Doch der Wackere ließ sich nicht beirren. Er wandte sich und bot die Brust, breit wie ein Gletscher, der er ja war. Der Feind aber beschleunigte zum andern Mal und rammte ihn schrecklich. Der Quarz war härter und fester als das Eis, und Boreal zerbarst mit solchem Gedröhn, als wälzte sich eine Lawine die Felsenhänge hinab. Und zersplittert lag er da, und die Polarlichter beschienen ihn und beschauten sein Scheitern. »Gewonnen, nur so weiter«, sagte der Quarzer. Vom Leib des Besiegten riss er die wunderschönen Kleinodien, mit Wasserstoff besetzte Ringe und überdies noch funkelnde Stickereien und Beschläge. Die sahen aus wie Diamanten, doch sie waren aus dreierlei Edelgas geschnitten, aus Argon, Krypton und Xenon. Doch als er sich daran erfreute, wärmte ihn die Gemütsbewegung und alle diese Brillanten und Saphire verdampften zischend unter seiner Berührung, so daß er nichts mehr umfasst hielt als ein paar Tautropfen. Und auch diese verflüchtigten sich im Nu. »Hoppla, also freuen darf ich mich auch nicht. Genug davon. Bloß nicht denken«, sagte er sich und rückte tiefer in die feste Stadt hinein, die er umkämpfte. Da sah er eine riesige Gestalt von fern heranmarschieren. Das war Albusit der Weiße, der Mineralgeneral. Auf seiner breit ausladenden Brust kreuzten sich Reihen von Ordenseiszapfen nebst dem Raureif-Großstern am eiszeitlichen Band. Dieser Hüter der königlichen Schatzkammer stellte sich dem Quarzer in die Quere. Der aber brach über ihn herein wie ein Gewitter und zermalmte ihn mit eisigen Donnerschlägen. Zum Ersatz für Albusit nahte der Herr des schwarzen Eises, Fürst Oroaster. Ihm konnte der Elektriter nichts anhaben, denn der Fürst trug eine kostbare Stickstoffrüstung, die mit Helium gehärtet war. Sie verströmte solchen Frost, das dem Quarzer der Schwung erlahmte und die Bewegungen erschlafften, während ringsherum die Polarlichter verblassten, vom Hauch des absoluten Nullpunkts angeweht. Der Quarzer fuhr empor und dachte, verflixt, was soll das? Und die große Verwunderung erwärmte sein Hirn, der absolute Nullpunkt wurde lauwarm, und vor den Augen des Quarzers zerfiel Oroaster von selbst in Scheiben. Donnerschläge begleiteten seine Agonie, und zuletzt blieb nur ein schwarzer Eishaufen, von Wasser wie von Tränen triefend, in einer Pfütze auf der Walstatt liegen. »Gewonnen«, sagte sich der Quarzer. »Bloß nicht denken. Und wenn es Not tut, dann denken. Ob so oder so, siegen muss ich.« Und er jagte weiter, und seine Schritte tönten, als würden Kristalle zerhämmert. Er rasselte stürmisch durch die Straßen von Frigida. Verzweifelten Herzens betrachteten ihn die Bewohner unter den weißen Dachüberhängen hervor. Wie ein wild gewordener Meteor durch die Milchstraße rast, so raste er dahin. Da gewahrte er eine ferne Gestalt. Sie war allein und nicht eben groß. Das war aber der größte Weise unter den Kryoniden, Baryon, den sie den Eismund nannten. Der Quarzer holte aus. Auf einen einzigen Streich wollte er ihn zerschmettern. Er aber wich ihm aus und wies ihm zwei weggestreckte Finger. Der Quarzer wusste das nicht zu deuten, doch er wandte sich und ho, ruck auf den Gegner los. Doch Baryon trat wieder nur einen Schritt weit zur Seite und zeigte schnell einen einzigen Finger. Der Quarzer staunte ein wenig und bremste ab, obwohl er schon gewendet hatte und eben hätte ausholen sollen. Er begann zu denken, und von den nahen Häusern troff schon das Wasser. Er aber sah nichts davon, denn Baryon wies ihm mit zwei gebogenen Fingern einen Kreis und fuhr darin schnell mit dem Daumen der anderen Hand auf und ab. Der Quarzer dachte und dachte, was diese stummen Gebärden wohl zu besagen hätten, und unter seinen Füßen klaffte Leerheit auf, und schwarzes Wasser spritzte empor, und wie ein Stein sauste er in die Tiefe, und ehe er sich noch »nichts da« hätte sagen können oder »bloß nicht denken«, da war er nicht mehr auf der Welt. Die geretteten Kryoniden dankten Baryon erfreut für ihre Befreiung und fragten nachher, was er durch jene Zeichen habe kundtun wollen, die er dem dreuend hereingeschneiten Elektritter gezeigt hatte. »Das ist ganz einfach«, erwiderte der Weise. »Zwei Finger besagten, wir seien unser zwei, nämlich er und ich. Ein Finger hieß, ich solle alsbald allein übrig bleiben. Dann zeigte ich einen Kreis, zum Zeichen, dass ich rund um den Fremden das Eis auftun werde, um ihn auf ewig zu verschlingen. Er begriff das erste so wenig wie das zweite und dritte. »O großer Weiser«, riefen die Kryoniden erstaunt, »wie konntest du dem furchtbaren Angreifer solche Zeichen geben? Bedenk, euer Herr, was geschehen wäre, wenn er dich verstanden hätte. Dann hätte er sich nicht gewundert, das Denken hätte ihn nicht erwärmt, und er wäre nicht in den bodenlosen Abgrund gestürzt.« »Ach wo. Das befürchtete ich durchaus nicht«, sagte Baryon Eismund mit kaltem Lächeln. »Ich wusste ja im Voraus, dass er nichts begreifen konnte. Denn hätte er auch nur ein Tüpfelchen Verstand gehabt, so wäre er nicht zu uns gekommen. Denn was nützen einem Bewohner sonniger Bereiche die Kleinodien aus Gas und die silbernen Sterne von Eis?« Sie aber bestaunten ihrerseits die Weisheit des Weisen und gingen beruhigt fort in ihre Häuser, wo sie wohliger Frost erwartete. Seit damals hat niemand mehr in Kryonia einzufallen versucht, denn im ganzen Kosmos sind die Dummköpfe ausgestorben. Manche Leute behaupten freilich, es gebe deren noch genug, bloß wüssten die alle den Weg nicht.